Zweites Kapitel. Vom Unterschied zwischen Waffenstillstand und Frieden, das doppelte Lottchen, meine Mutti, unsere Mutti, sogar Fräulein Ulrike hat etwas geahnt. Am anderen Morgen sitzt Lotte, ein Blumenkränzchen auf den Zöpfen, allein auf der Wiese und ist damit beschäftigt, einen zweiten Kranz zu winden. Ein Schatten fällt über ihre Schürze, sie blickt auf. Luise steht vor ihr und tritt verlegen von einem Bein aufs andere. Lotte wagt ein schmales Lächeln. Luise lächelt erleichtert zurück. Willst du den Kranz, Luise? Ja, aber nur, wenn du ihn mir aufsetzt. Schön steht er dir. Bist du mir noch böse, Lotte? Es kam so plötzlich. Der Autobus und dann du, das war ein Schreck. Ja, so ein Schreck. Dabei ist es eigentlich furchtbar lustig, nicht? Lustig? Sag mal, hast du Geschwister? Nein. Ich auch nicht. Beide schleichen sich in ihr Zimmer und stellen sich vor einen Spiegel. Lotte beginnt, Luises Locken mit Kamm und Bürste zu striegeln. Au! Oh, du tust mir ja weh, Lottchen. Willst du wohl ruhig sein? Wenn dir deine Mutti Zöpfe pflicht, wird nicht geschrien. Ich hab doch gar keine Mutti. Deswegen, au, deswegen bin ich ja auch so ein lautes Kind, sagt mein Vater. Zieht er dir denn nie die Hosen straff, Luise? Ach wo, dazu hat er mich viel zu lieb. Das hat doch damit nichts zu tun. Und außerdem hat er den Kopf voll. Es genügt doch, dass er eine Hand frei hat. Dann sind Luises Zöpfe fertig und nun schauen die Kinder mit brennenden Augen in den Spiegel. Zwei völlig gleiche Mädchen blicken in den Spiegel hinein, zwei völlig gleiche Mädchen blicken aus dem Spiegel heraus. Wie zwei Schwestern. Ist dein Vater schon lange tot? Ich weiß es nicht. Mutti spricht niemals von ihm und fragen möchte ich nicht gern. Ich kann mich an meine Mutti gar nicht mehr erinnern. Weißt du, früher stand auf Vaters Flügel ein großes Bild von ihr. Einmal kam er dazu, wie ich es mir ansah, und am nächsten Tag war es fort. Er hat es wahrscheinlich im Schreibtisch eingeschlossen. Du bist doch auch 9 Jahre alt? Ja, am 14. Oktober werde ich 10. Am 14. Oktober? Ja, am 14. Oktober. Ich auch. Und wo bist du geboren? In Linz, an der Donau. Ich auch. Ich habe ein Foto von meiner Mutti im Schrank. Zeig es mir, ja, jetzt gleich. Hastig kramt Lotte in ihrem Schrank. Unter dem Wäschestapel holt sie eine Fotografie hervor und hält sie Luise hin. Meine Mutti. Unsere Mutti. Ich schenke dir das Bild, ja? Oh ja. Fräulein Ulrike steht im Büro und hat vor Aufregung krebsrote, kreisrunde Flecken auf beiden Backen. Ich kann es nicht für mich behalten. Ich muss mich Ihnen anvertrauen, Frau Muthesius, wenn ich nur wüsste, was wir tun sollen. Na, na, was drückt Ihnen denn das Herz ab, meine Liebe? Luise Palfi und Lotte Körner. Aha. Ich habe im Aufnahmebuch nachgeschlagen. Sie sind beide am selben Tag in Linz geboren. Das kann kein Zufall sein. Tja, wahrscheinlich ist es kein Zufall, meine Liebe. Ich habe mir auch schon meine Gedanken gemacht. Sie wissen es also? Natürlich. Als ich die kleine Lotte nach ihren Daten gefragt hatte, verglich ich sie mit Luises Geburtstag und Geburtsort. Das lag doch einigermaßen nahe, nicht wahr? Ja, ja. Und was geschieht nun? Nichts. Nichts? Aber... Kein Aber. Die Kinder ahnen nichts. Sie haben sich beim Herrn Eipeldauer im Dorf fotografieren lassen und werden die Bildchen heimschicken. Wenn sich die Fäden dadurch entwirren, gut. Doch Sie und ich, wir wollen uns hüten, Schicksal zu spielen, nicht wahr? Ich danke Ihnen für Ihre Einsicht, meine Liebe.